schon jung und der Text ist tiefer als 69 wie jetzt Kongs im Dschungel. Ich komm mit Monster, womit ich meinen Waffenhändler kennengelernt hab und seit er kein einziges Mal mehr im Bett hab. Dein Girl kommt an, ich sag er lässt ein neuen Magazin. Ich hab ne Waffe zwischen Beinen und ein volles Magazin. Hast den tollen Fuck verdient, die Wetten laufen schon. Dein Freund ist es mein, wenn ich dir vor die Augen komm. Okay Freundchen, bitte mach mal halblang. Hätt nicht gedacht, dass das Niveau noch tiefer fallen kann. Doch du wirst heu ins Feuer wie ein Stallmann. Doch deine Taktik und dein System setzen Kalk an. Mir ist klar, du bist einsam, kannst dich zwar einsam und bist letztendlich wirklich alles außer ein Mann. Lass dich mal von deiner Mutti mehr einspannen. Dann fängst du auch nicht wegen jedem Scheiß zu weinen an. Leute, Fresse, Dankeschön. Was habt ihr euch bloß angewöhnt? Diesen Toni hatte ich echt nie so im Ohr. Das heißt, es war dünn wie ein Flatscreen-Monitor. Aber es gefällt mir nicht, ich könnte euch für jeden Satz hassen. So geht man doch nicht miteinander um, ihr Kackbratzen. Flachwichser, Hackfressen und Gesichtsbaracken. Und Gesichtsertöpfe, ihr bekommt nichts gebacken. Glaubt's mir, alles wird besser und ihr bereut's nicht. Leute, seid doch einfach zueinander freundlich. Mehr Liebe, weniger Hass, total logisch Schwein. Es könnte alles so verdammt harmonisch sein. Glaubt's mir, alles wird besser und ihr bereut's nicht. Leute, seid doch einfach zueinander freundlich. Mehr Liebe, weniger Hass, total logisch Schwein. Es könnte alles so verdammt harmonisch sein. Och nö, bitte hört auf mit den Streitereien. Bin selten in Gesellschaft, meist allein daheim. Und da muss das einfach nicht sein, finde ich persönlich. Ist friedlich viel besser, wenn man dran gewöhnt ist. Die Vögel zwitschern und wenn man die Augen schließt, hört man ganz leise, wie der Holzzaun sich draußen biegt. Wenn's um mich geht, nein, ich brauch nicht viel. Hab ich schon erwähnt, wie sehr ich ja heut Brause lieb? Hey, lass die Jungs und Mädels doch rumturteln. Ich hol mir ne Tüte Chips, aber muss um Viertel nach acht dann doch den Sender wechseln, um anzuschauen, wie sich zwei Rentner betteln. Das hier ist gute Unterhaltung, aber mehr auch nicht. Reine Zeitverschwendung, wer dafür mehr ausgibt, ist selber schuld, denn es gibt eindeutig wichtigere Sachen. Zum Beispiel sich zu fragen, wann werd ich mal erwachsen? Glaubst mir, alles wird besser und ihr bereut's nicht. Leute, seid doch einfach zueinander freundlich. Mehr Liebe, weniger Hass, total logisch Schwein. Es könnte alles so verdammt harmonisch sein. Glaubst mir, alles wird besser und ihr bereut's nicht. Leute, seid doch einfach zueinander freundlich. Mehr Liebe, weniger Hass, total logisch Schwein. Es könnte alles so verdammt harmonisch sein. Und ihr bereut's nicht, Leute, seid doch einfach zueinander freundlich. Mehr Liebe, weniger Hass, total logisch Schwein. Es könnte alles so verdammt harmonisch sein. Glaubt's mir, alles wird besser und ihr bereut's nicht, Leute, seid doch einfach zueinander freundlich. Mehr Liebe, weniger Hass, total logisch Schwein. Es könnte alles so verdammt harmonisch sein. Glaubt's mir, alles wird besser und ihr bereut's nicht, Leute, seid doch einfach zueinander freundlich. Mehr Liebe, weniger Hass, total logisch Schwein. Es könnte alles so verdammt harmonisch sein. Glaubt's mir, alles wird besser und ihr bereut's nicht. Leute, seid auch einfach zueinander freundlich. Mehr Liebe, weniger Hass, total logisch weit. Es könnte alles so verdammt harmonisch sein.